Schneewittchen ist Stierkämpferin. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. Ja, ein neuer Samstag. Niemandsland bei Kontrabanda meldet sich wieder. Von 10 bis 12 senden wir direkt hier aus dem Herzen Barcelona von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Wir von Niemandsland machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Kontrabanda machen ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 23. Februar 2013. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskerts. Regnerischer Wintertag hier in Barcelona. Endlich ist ein bisschen Winter eingekehrt. Nach diesen beunruhigenden, sommerlich warmen Temperaturen. Letzte Woche hatten wir über 20 Grad hier im Zentrum von Barcelona. Nachts surrten einem schon die Mücken um die Ohren und das mitten im Winter. Das war nicht normal, das war beunruhigend. Wir freuen uns also, dass es endlich kalt ist. Jo! Und ein bisschen geschneit hat natürlich auch. Wir wollen nämlich keine 25 Grad im Winter, weder im November noch im Februar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier passieren Dinge, die ich gern näher erläutern würde, nur da gibt es eine Hürde, keine Zeit, keine Aufmerksamkeit unsererseits. Flugzeuge am Himmel sehen klein aus, die folgen leider nicht, sondern fatal. Letztes Jahr im Winter blühten Rosen, übernächstes Jahr blüht es polar. 25 Grad im November machen mir mehr Angst, als dass ich mich über die Knospen freuen könnte. 25 Grad im November machen mir mehr Angst, als dass ich mich sehr ruhig zurücklehnen könnte. Allein durch große Worte wird nichts anders. Große Taten scheinen nicht leicht zu sein. Um kleine Dinge jedoch steht es anders. Und viele kleine Dinge können große Taten sein. aus unserer Sendereihe. Die Presse, die spanische Presse, spiegelt Nachrichten und Meinungen und Informationen aus Deutschland, habe ich in El País einen Artikel gelesen. Der hat mir sehr gut gefallen, der ist sehr interessant, der erklärt auch sehr gut, wie die deutsche Mentalität eigentlich ist und funktioniert, was zum Beispiel hinter dem Titelwahn der Deutschen steckt, hinter diesem unglaublichen Wahn, einen Doktortitel haben zu müssen oder einen akademischen Grad. Ich habe das einmal vorgenommen, diesen Artikel, und möchte ihn jetzt hier lesen. Doctores en Plagios. La obsesión alemana por los títulos académicos dispara las tesis falsas. Una web de voluntarios ha cazado a decenas de políticos y científicos. Hay escándalos y hay escándalos alemanes. Un escándalo fue la trama de financiación ilegal que en 1999 tumbó a los patriarcas democristianos Helmut Kohl y Wolfgang Schäuble. Habría sacudido a cualquier partido en cualquier democracia. Pero el que costó la semana pasada la cartera de educación a Annette Schavan, aliada política y amiga personal de la canciller Angela Merkel, es un escándalo propiamente alemán. Schavan dimitió después de que la Universidad de Düsseldorf le revocara el título de doctora por plagios en una tesis defendida en 1980 a los 24 años. No fue la primera. Dos años antes, el ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, dimitió tras perder su grado de doctor en un caso similar. Las evidencias se acumularon gracias a las aportaciones anónimas en una página de Internet abierta a la participación. Se confirman así dos viejas pasiones alemanas. La inquietante de aleccionar o amonestar al prójimo por cualquier nimiedad y la arrebatadora que sienten por los títulos académicos. Los buscadores de plagios dicen que no cazan, que documentan. En 2011 se organizaron en torno a Gutenplag, una página de Internet que funciona con el sistema Wiki. Cualquiera puede participar y escribir. Con este método fueron cerrando huecos en la tesis doctoral que el barón de Gutenberg, estrella conservadora de la Unión Social Cristiana, CSU, bávara, en el gobierno de Merkel, había terminado en 2007. Empezaron cuando un jurista descubrió 24 plagios en la tesis, pero aún se desconoce al verdadero fundador de la Wiki, que usa el seudónimo PlagDoc. En poco tiempo, el enjambre de cazadores había descubierto plagios en el 94% de las páginas de Gutenberg. Recordándolo, el catedrático berlinés Gerhard Tannemann se reía el viernes entre dos exámenes orales de la Universidad Humboldt. Era tremendo, estaba todo plagiado, usaba cualquier cosa ajena. Eso sí, el par de frases que interponía entre plagio y plagio se corresponden sin duda con el estilo de escribir y hasta de hablar de Gutenberg. El que haya escuchado en persona alguno de los engolados discursos del telegénico varón se hará una idea. Dannemann es una de las escasas caras que se le pueden poner a Vroniplak, la Wiki heredada de la que tumbó a Gutenberg. Casi todos los demás se mantienen en el anonimato. El administrador de la web, un matemático cuarentón que usa el apodo Hindemith, explica que todos trabajan en su tiempo libre perdiendo dinero. Hindemith entiende que desde el extranjero todo esto es difícil de concebir, pero sin sombra de pretenciosidad explica al teléfono que es importante combatir la ciencia vista como espectáculo o como entretenimiento. Doctor, a su vez, defiende que la ciencia esté comprometida con la verdad. Por eso ve mucho más graves los plagios cometidos por académicos y científicos que dificultan la búsqueda de la verdad. Nada en sus serenas explicaciones suena a fanatismo o afán denunciatorio. Los plagios le dan algo de pena, pero un trabajo se publica para que esté abierto a la crítica y al examen. Dannemann está de acuerdo en que lo más peligroso son los científicos plagiarios, pero apunta que en Alemania estos títulos tienen una relevancia social que para la ciencia es irrelevante o hasta nociva. Demasiados se doctoran sin tener aspiraciones científicas o académicas. Es aquí donde quedan los Gutenberg, personas que hicieron sus tesis como palanca para una carrera política o empresarial. Alemania es el país de los Doktoren. Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor. El de la abreviatura. Doctor, DR, en sus tarjetas de visita, en los buzones o hasta en el DNI y en los pasaportes. Y la mayoría solicita figurar así al empadronarse, dice un alto funcionario de Berlín. Cada año obtienen el título de Doktor 25.000 alemanes. De los 30 presidentes de las corporaciones que cotizan en el DAX de Frankfurt, 18 son doctores. Alguno es además profesor, es decir, profesor o catedrático. Angela Merkel también tiene el título de doctora, lo mismo que el vicecanciller Philipp Rösler y buena parte de sus ministros. El jefe de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Pachtzinger, riza el rizo con el profesor Dr. Dr. H.C. Mult. H.C. es honoris causa y Mult es multi, muchos, que adorna su biografía en Internet. Es pasmoso, pero no un caso aislado. Más que un ornato para vanidosos, el doctorado es un escalón muy útil hacia las alturas políticas y empresariales. También es la prueba del triunfo tajante de la burguesía alemana, más nacionalista que liberal, sobre las élites aristocráticas y clericales. El historiador Manfred Görtemacher recuerda que la irresistible clase social que transformó Alemania en la potencia industrial, militar y científica que asombraba al mundo a principios del siglo XX se impuso sobre la vieja nobleza con sus títulos propios, que son fruto del esfuerzo personal y no del nacimiento. El caso de zu Gutenberg es ilustrativo de las prioridades alemanas. El barón bávaro, casado con una condesa, era muy popular entre los votantes y un héroe de las revistas del corazón. Pero la pérdida de su tesis lo enfrentó a la prensa conservadora culta, que, capitaneada por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, no le dio tregua hasta que dejó el puesto. Que un millonario aristócrata, como él, se jugara la carrera por ser llamado doctor, da idea de esta relevancia social de la que habla el profesor Dannemann. Los participantes en Vroniplak, la página que caza plagios, insisten, quieren concienciar a los estudiantes de la importancia de lo que hacen y también que las universidades aumenten el control y la información. La controversia actual hará que muchos empiecen a preguntarse qué es un doctorado y para qué sirve. Algunos proponen reformas legales para sacar el título del DNI. Dannemann cree que, aún así, tendrán que pasar dos generaciones para que Alemania pierda sus pasiones doctorales. Artículo publicado por El País, escrito por el señor Juan Gómez, en la sección Cazadores de Engaños. Hay escándalos y hay escándalos alemanes. Du kannst überall Liebe finden. In den Autos von Freunden und in den Zimmern von Freundinnen. Doch da ist etwas, das viel schwerer zu finden ist. Und das ist Respekt. Sie sieht dir in die Augen, als würde sie dich selber sehen. Und gerade deshalb wird sie nie sagen, sie könnte dich verstehen. Respekt stiehlt dein Herz, wie ein Meisterdieb. Respekt nimmt alles von dir, wenn auch so, dass hinterher nichts fehlt. Sie kann dich kritisieren, härter als irgendwer sonst. Doch sie wird dich nicht verletzen, sodass du werden kannst. Du kannst überall Liebe finden, sie war schon da, bevor du kamst. Auch wenn du Respekt auch nur einmal von Weitem zu sehen kriegst, hast du Glück gehabt. Sie sieht dir in die Augen, sieht durch dich durch nach draußen. Tut einfach so, als wärst du gar nicht da und fühlt sich wie zu Hause. Respekt erschlägt dich kurz und schmerzlos, spielst du nach Mitternacht Klavier. Respekt will immer das Beste draus machen, gehst du für 5 Minuten vor die Tür. Sie sagt, du kannst überall Liebe finden, selbst an einem Ort, wo sie dir versuchen zu erzählen. Auch Respekt wäre nur ein Wort. Es ist nicht seltsam, wie du immer wieder herkommst und immer wieder merkst, dass sich alles zu wiederholen scheint, die Euphorie wie der Schmerz. Sie gibt dir ein Dach über dem Kopf und nimmt dich in den Arm, macht dir ein neues Paar Schuhe, damit du weiter kannst. Hält dich nicht einen Moment länger fest, als bis du gehen wirst. Nimm dich nicht vor, als wäre das letzte Mal gewesen, wenn du dich zu Gedanken vergisst. Du kannst überall Liebe finden und wirst nicht aufhören, ihn nachzuspüren. Doch Respekt ist das Einzige, was dich retten kann vor ihren Falltüren. Menschen, die sind so rechthaberig und haben eine solche Fähigkeit, sich alles, was ihnen begegnet, zu ihren Gunsten zurechtzubiegen, dass man versucht ist, zu fragen, lieber, ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass Sie in Ihrem Leben niemals Unrecht haben? Niemals Unrecht? Und Sie werden hitzig antworten, was fällt Ihnen ein? Ich habe überhaupt nur Unrecht. So dickköpfig sind manche Leute. Man kann sie leicht und sofort erkennen, denn sie gehören alle demselben Volksstamm an. Es sind die anderen. Kurt Tucholsky. Musik. Die goldenen Zitronen, wer hat sie nicht erkannt? Schöner Neusart Rock. Geht. An einem Sommertag im Juli, dann sitz ich gerne hier am Hafen und starre auf die weite See. Und ich werde dann tut mir mein Herz so weh, so weh, so weh, so weh, so weh. Denn ich denke an das Mädchen mit den kahl geschorenen Haaren und ihre Faust, die mich berührte. Sie war so fest, ja, spür sie immer dann. Warum ist sie daraus entstiegen? Und warum sprach ich sie nicht an? Warum ließ sie mich bloß liegen? Niedermal! Und warum ist sie auf und davon? Sie ist das Mädchen meiner Träume. Und ich such sie überall. Dass sie so stark und ich so schwach. Niemandsland 91.4 FM, hier bei Radio Contrabanda. Guten Morgen. Wer ist jetzt noch in der Küche oder im Wohnzimmer und trinkt Kaffee, den grüßen wir recht herzlich hier aus dem Studio an der Plaza Real. Kalter Wintertag, wir haben das zu Beginn des Programms schon gefeiert. Wir hatten ja gesagt, 25 Grad im November oder 22 Grad im Februar, mitten im Winter, das ist nicht fein. Wir freuen uns also, dass endlich ein bisschen Winter da ist und die Dinge doch zu ihrer, sagen wir mal, natürlichen Ordnung zurückgefunden haben. Winter ist Winter. Ja, Werner stößt da an mit einer kleinen Schnapsflasche, so ein Flachmann. Ja, Werner, Prost, ne? Ja, den habe ich nach dem Kaffee heute Morgen mir gleich eingeschenkt mit Whisky und mitgebracht, weil diese Kälte, also ich halte sie nicht aus, ja. Ganz schlecht. Ich habe mir heute meine langen Unterhosen angezogen. Ja, weißt ich sehe das. Diese Liebestöter da, ja, Schurwolle, verstehst du? Ja, ich sehe das. Du hast dich eingepackt mit Arafat-Lappen. Arafat-Lappen, lange Unterhose, die sehe ich natürlich nicht, aber ich sehe den Flachmann. Bonno, ich kann sie dir zeigen. Nein, brauchst du nicht. Ich glaub's dir. Nee, aber ich bin echt erschrocken, ne? Wo ich heute Morgen aufwache, gucke einen Berg rauf, Tibidabo, ja. Weiß, ja, ja. Verschneit, bei uns auf der Terrasse auch. Ja? Also, so kann es nicht weitergehen. Prost. Ja, Prost. Also, wie gesagt, ich wiederhole, ich freue mich, dass es endlich ein bisschen Winter ist. Beunruhigend, diese warmen Temperaturen. Wir hatten letzte Woche Mücken. Ich wachte nachts auf und hörte dieses charakteristische Sirren an meinem Ohr. und habe mich richtig erschrocken und habe gedacht, mein Gott, wir sind doch nicht im Mai oder im Juni, mitten im Winter Mücken, das ist beängstigend. Okay, ich hoffe, die Puppen der Mücken, die werden jetzt alle erfrieren. Okay, heute ist der 23 Effel, der 23. Februar, ein symbolträchtiger Tag. Das ist der Tag des Militärputsches. Jeder Spanier, jede Spanierin kennen den Ausdruck 23 Effe als eben den Militärputsch von den Guardia Civiles, diesen faschistischen, frankistischen Zivilgardisten, die versucht haben, 81, so lange ist das her, die Demokratie, die junge spanische Demokratie gleich wieder wegzuputschen. Und da hat das natürlich nicht so geklappt, wie diese Herrschaften das wollten. Weil du letzte Woche ein bisschen ironisch die Frage aufgeworfen hast, ob es in Deutschland heutzutage noch Nazis gibt, könnte man sich ja jetzt auch fragen, ne, ob es heutzutage in Spanien noch so Parteigänger von Tejero gibt, von diesem Putschisten von damals, ne? Und ich glaube aber, dass das nicht mehr vorkommen wird, im Moment wenigstens so ein Militärputsch, weil die Leute, die damals eben mitgemacht haben, auch gab es eine Drama Civil, nicht eine zivile Schiene, nicht nur die Militärs und die Guardia Civil, weil alle diese Leute mit dieser Ideologie, die sind heute in der Demokratischen Volkspartei, in der PP, ne? Und deshalb brauchen die das heutzutage gar nicht mehr machen, sowas, so ein Militärputsch. Die haben ja auch die absolute Mehrheit, die kontrollieren ja alles, die kontrollieren ja die Staatshaushalte, das ist das, worauf sie scharf sind. Die kontrollieren also unser Geld und verteilen das unter sich, bringen das zum Teil auch ins Ausland, nehmen Schmiergelder entgegen. Das heißt, die perfekte Klepto- und Plutokratie ist installiert in den Amtsstuben und an den Schalthebeln der Macht. Das heißt, einen Militärputsch brauchen die nicht. Geputscht wird wieder, wenn Linke drankommen und mit ihren Experimenten dann versuchen, mit ihren linken kommunistischen Experimenten versuchen, diesen Saustall ein bisschen sauber zu machen, dann kommen natürlich wieder Putschtendenzen auf. Dann rumort es in den Kasernen, wie es so schön heißt. Ja, also wie gesagt, 23. Februar 1981 wie du schon gesagt hast, diese zwei Zahlen 23-Effe, das kennt wirklich jeder hier. Nur in letzter Zeit habe ich das öfter wieder an Häuserwänden gesehen, 23 Effe. Ne? Zuerst habe ich das gar nicht verstanden, bis ich dann mitgekriegt habe. Das heißt 23. Effe, also heute, aber in diesem Jahr 2013. Warum? Demo. Und zwar nicht nur hier in Barcelona, sondern in ganz Spanien. 70 Städte wird es Demonstrationen geben heute Nachmittag. Eben genau gegen diese Ideologie, von der wir gerade geredet haben, gegen die Kürzungen, Protest und die Kürzungen im Gesundheitswesen, im Erziehungswesen und alle diese Geschichten, ne? Und natürlich Korruption, ja, war diese Woche auch wieder ein Thema, nicht von Seiten der Regierung, aber von unten und von den Kritikern, weil es diese Woche die sogenannte Debatte zur Lage der Nation gab im Parlament. Also darum wird es auch gehen heute Nachmittag bei dieser Demonstration. Und also ich bin überzeugt, dass die noch sehr viel größer und stärker wird als die vom letzten Samstag. Ich weiß nicht, über 100 Organisationen, Gruppen, Assembleas haben aufgerufen, kleinere Gewerkschaften, CGT, CNT, die Stadtteil Assembleas und Studenten auch, die sowieso am nächsten Donnerstag am 28. einen Streik angesetzt haben, Also ich bin überzeugt, dass das eine Riesendemo wird. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass die Kälte ein bisschen nachlässt und der Regen. Nicht, dass das noch die Teilnahme an der Demo reduziert. Sagen wir mal kurz den Treffpunkt und den Zeitpunkt durch. Da gibt es also verschiedene Kolumnas. Das sind Demo-Marschsäulen, die da losgehen sollen. Eine geht los. Die nennt sich Columna Antirepressiva, das ist die Antirepressionssäule. Die geht um 17 Uhr an der Casp am Passage de Gracia los, also oben. Dann gibt es die Columna Dret Social Serveis Publics, die geht um 17 Uhr am der Calle Pau Bia los, hier in Barcelona. Dann gibt es die Columna Laboral und verschiedene andere. Um 17 Uhr dann auch Marques de Campo Sagrado, 22 parallel. Dann alle Säulen treffen sich um 18.30 Uhr an der Plaza Catalunya. Es wird also ein Sternmarsch. Zentraler Treffpunkt ist die Plaza Catalunya. Das Motto heißt Marea Ciudadana. Könnte man übersetzen mit die Flut der Bürger. Und das Motto lautet 23F, 23. Februar, auf die Straße, alle. Alle auf die Straße. A la calle, todo el mundo. Wir haben hier für ein bisschen Stimmung gesorgt im Hintergrund. Die Hubschrauber und die Sprechchöre der Leute von anderen Demos. Ich weiß nicht, auf wie viele Demos wir hier waren, so insgesamt im Laufe der letzten Monate oder Jahre. Das waren zig Demos. Wir hatten da schon mal etwas drüber gesagt. Was haben sie gebracht? Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Aber seien wir nicht pessimistisch. Vielleicht wäre es noch schlimmer geworden ohne diese Demos. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls. Kommt alle, meine Damen und Herren, kommen Sie alle. Spanien verarmt. Spanien, ich habe gestern einen Kommentar im Radio gehört, den habe ich so zufällig auf Radio Nacional gehört. Da meinte ein Experte, und sowas habe ich noch nicht gehört, von einem spanischen Wissenschaftler, ein Hochschulprofessor, der sagte etwas über Griechenland, das hat wirklich, und er sagte das mit einer zitternden Stimme, das hat mich auch wirklich sehr erschüttert, der sagte, in Griechenland haben die Arbeitgeberverbände den Arbeitslosen Arbeitsverträge für ein Jahr ohne Bezahlung angeboten. Und dieser Mann sagte, die können also ein Jahr ohne Bezahlung arbeiten, mit dem vagen Versprechen, dann einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und der Mann war völlig fassungslos. Der meinte, das ist die Sklaverei. Sowas hat es seit dem klassischen Altertum so in Griechenland nicht mehr gegeben. Und er war wirklich sehr erschüttert. Und das muss man sagen, solche Töne kommen also jetzt aus Unternehmerkreisen in Griechenland und bald werden die natürlich auch hier von unseren Leuchttürmen der Weisheit herabgesendet. Und sowas muss man eigentlich im Keim unterbinden und muss diesen Leuten endlich mal den Mund stopfen und ihnen wirklich mal mit, könnte man sagen, mit Jauchekübeln einfach mal die Mäuler zuschütten, damit sie endlich merken, was für eine Jauche sie selber da auch ständig rauslassen, dass man ihnen diese eigene Gülle mal zu schmecken gibt. Das wäre ein Vorschlag. Jedenfalls, protestieren ist erstmal der erste Schritt. Danach müssen viele, viele tausend andere Sachen kommen, aber wenn man nicht protestiert, dann braucht man gar nichts zu machen. Der erste Schritt ist immer Protest, auch sichtbarer Protest. Und aus diesem erwächst dann vielleicht auch ein organisierterer Widerstand und ein Widerstand, der auch endlich mal politische Folgen hat. Es gab ja diese Woche die berühmte Debatte zur Lage der Nation hier in Spanien. Und diese Debatte war wirklich das Jämmerlichste, was ich seit langem so in Fetzen, ich habe mir nicht alles angehört, aber immer so in Auszügen gehört habe. Es war jämmerlich, es war enttäuschend, es war unglaublich, auf was für einem niedrigen und dümmlichen und verlogenen Niveau diese ganze Debatte geführt wurde. Es gibt Leute, die bringen sich reihenweise um. Es gibt Leute, die leben auf der Straße, die Armut nimmt zu. Die Leute kriechen hier auf den Straßen rum und wühlen in den Mülltonnen. Und diese Herrschaften stellen sich hin und erzählen uns, dass doch die Nation im Großen und Ganzen auf dem Weg der Besserung wäre. Das ist einfach eine Frechheit. Einfach dafür müsste man ihnen schon, wie gesagt, meine berühmten Katzenpissepistolen in die Gesichter schießen. Also ich habe mir diese Debatte nicht im Radio und nicht im Fernsehen angehört, das will ich mir nicht antun, sowas. Aber enttäuscht war ich nicht, weil ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Ne? Also insofern sind meine Erwartungen voll erfüllt worden. Also wirklich, wie du sagst, bla bla bla. Das war quasi der Inhalt der Botschaft der Regierung von Herrn Rajoy. Und aber eben auch keine Reaktion von Seiten des Oppositionsführers Rubalcaba, also wirklich erschreckend, ja, im altes sozialdemokratisches Gewäsch ein bisschen neu aufgemotzt, nix, ja. Die einzigen, die ein bisschen was gesagt haben, waren der aus dem Baskenland und diese von Izquierda Unida. Aber sonst war es wirklich ätzend. Ja? Und also der Tenor war ungefähr so: Wir konnten die Katastrophe vermeiden, Pause, aber die Lage ist weiterhin sehr ernst. Ja? Also die Arbeitslosigkeit, das ist die große Aufgabe, die wir noch lösen müssen. Ja? Die Jugendarbeitslosigkeit bei den jungen Leuten bis 25 Jahren ist inzwischen über 55%, innerhalb von einem Jahr angestiegen von 43 auf über 55%. Also wie gesagt, eine ganze Generation wird hier quasi die Zukunft geraubt. Ne? Und gleichzeitig jetzt wollen sie in Zukunft dann Rentenanwärtschaft auf ein Minimum von 33 Jahre hochsetzen. Aber das soll mir mal einer erklären. Wenn die jungen Leute überhaupt eine Arbeit finden sollten, wie die dann jemals auf 33 Jahre kommen. Ja, sollen, eben, ne? Deshalb machen sie das ja. Ja, ja. Die machen das ja so, dass sie niemals da drauf kommen. Und dann einzahlen ja, aber kriegen nicht. Hat der Rajoy dann noch, musste er dann noch eine gute Nachricht loswerden und sagt, das Defizit wird unter 7% sein. Ja? Also nachdem zuerst die Europäische Kommission gefordert hatte, 5 noch was, dann später erhöht hat auf 6,3, sagt er jetzt, es wird unter 7% sein, also vielleicht 6,999%. Und zwei Tage später, hat dann natürlich die Europäische Kommission ihren Bericht vorgelegt, ihre Prognosen. Und die gehen ganz klar davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter sinken wird, dass die Wirtschaft nicht in die Gänge kommt, dass die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen wird auf 27% und dass das Defizit weit über 7% sein wird, wenn nicht neue Einsparungen und Kürzungen vorgenommen werden. Also das ist, was wir jetzt zu erwarten haben. Und zum Thema Korruption, also den Namen Bárcenas von seinem Ex-Schatzmeister, den hat er überhaupt nicht überwähnt, hat nur über die Korruption allgemein gesprochen und natürlich, wie sie jetzt die Vorhaben und die Korruption bekämpfen werden. Große Pläne wieder, ne? Also es ist wirklich wie, wenn man die Familie Corleone beauftragt, die Mafia in den Griff zu kriegen. Ne? So wollen ja, diese Typen, ne? die größten korrupten Schweine, hätte ich beinahe gesagt, die sind jetzt die Speerspitze im Kampf gegen die Korruption. Zum Kotzen. Ja, die goldenen Zitronen haben wir hier auf dem Programm. Das war gerade also unser typisches Demo-Geräusch, unsere Demokunja. Aber wir haben die goldenen Zitronen noch auf dem Programm. Moment, ich suche sie mal gerade. Ich hatte sie, jawohl. Die haben ein Lied gemacht, das heißt, mit Gewalt geht alles besser. Mal gucken, was das heißt. Mit Gewalt geht alles besser, mit Gewalt, da macht es Spaß. Und sagst du, weißt es besser, sag ich dir, dass ich dich hasse. Mit Gewalt geht alles besser, schlag ruhig zu, hau fest rein. Und sagst du, weißt es besser, sag ich dir, du bist ein Schwein. We'll be right back. Die goldenen Zitronen aus Hamburg. Mit Gewalt geht alles besser. Ist natürlich kein Aufruf zur Gewalt, sondern eine ironische Spiegelung dieses Prinzips, wenn Leute das denken, was dann dabei rauskommen kann. Übrigens, die goldenen Zitronen haben ein neues Album rausgebracht. Der goldene Zitronensänger und Regisseur Schorsch Kamerun hat dazu in der Taz ein Interview gegeben. Da sagt er, ich mag das Pathos, das gebe ich zu. Ich vertrete auch Kitsch. In einer Theaterinszenierung in Wien haben sie ihren Gästen die Frage gestellt, ob Popkultur gefährlich ist oder einfach nur nett. Was ist ihre eigene Antwort auf diese Frage? Schorsch Kamerun, in unseren Breitengraden nennen wir sie mal westlich. Ist Popkultur derart etabliert, dass sie niemandem mehr gefährlich werden kann. Aber in Russland oder China zum Beispiel lässt sich mit grellen Äußerlichkeiten noch etwas erreichen. Siehe Pussy Riot. Ich habe gerade zwei Aktivisten der Kunstgruppe Vojna kennengelernt, die im Exil leben müssen, weil sie in Russland per Haftbefehl gesucht werden. Unsere Gesellschaft ist heute dafür eher subtil autoritär. Und da taugt Pop kaum noch als Gegenkultur. Einer der Gründe, warum ich daran glaube, dass Aufführungen aktuell eher schlecht mitgehbar sein sollten. Aber so sperrig sie sein möchten, ihrer Musik zumindest, fehlt es ja nicht gerade am Pathos. Ja, ich mag das Pathos, das gebe ich zu, und ich vertrete auch Kitsch. Ich glaube, Beklemmung, die man ja durchaus hat in dieser Welt, davon muss es andererseits auch handeln. Ich bin jemand, der in ständigen Ängsten lebt, und in der künstlerischen Überwindung dieser ist mir nun mal unironisches Pathos lieber als zu Tode gebrochenes Augenzwinken. David Bowie oder Suicide hatten Pathos. Selbst Meat Loaf kann ein erregendes Konzert geben. Den weißen Künstlerschal von Klaus-Maria Brandauer dagegen, den mag ich gar nicht, weil er so selbst zweifelfrei um Bedeutung buhlt. Und dieser erhobene Künstleranspruch kotzt mich echt an. Da gibt es schon Unterschiede. Ein paar Informationen zu Schorsch Kamerun. Der Mensch Schorsch Kamerun wurde 1963 geboren, ausgebildeter Kfz-Mechaniker, ist Sänger der Band Die Goldenen Zitronen. Die charakteristische Stimme ist allen Niemandslandhörerinnen und Hörern bekannt. Theaterautor ist er auch und Regisseur, Hörspielautor und Mitbetreiber des Hamburger Golden Pudel Club oder Club. Seine Stücke liefern unter anderem an den Münchner Kammerspielen am Thalia Theater Hamburg und bei der Ruhr Triennale. Das Album Der Mensch lässt nach, Musiktheater 2011-12, eine Sammlung seiner Songs fürs Theater, ist in diesen Tagen bei Buback Indigo erschienen. Am 15. Februar hat Kameruns neues Stück Alle im Wunderland am Theater Oberhausen Premiere gehabt. Daher eben auch diese Theateräußerungen zu seinem Theaterstück, zu diesem Pathos. Schorsch Kamerun, Goldene Zitronen. Die Frage ist ja immer, wie er gesagt hat, was kann noch schocken? Was kann hier an unserer Popkultur noch schocken? Da malen sich Leute blau an, piercen sich irgendwelche Teufelshörner in die Schädeldecke, riesige Hörner, treten dann mit dem Hintern wackelt im Fernsehen auf und schreien, dass alles scheiße ist, was im Fernsehen läuft, zum Beispiel, und dafür werden sie beklatscht und gefeiert. Wenn das in Russland jemand macht, der wandert ab, wie die Mädchen von Pussy Riot, die mittlerweile schon in so einer Art modernem Gulag gelandet sind. Dazu werden wir nachher vielleicht noch etwas sagen. Ist nämlich interessant, was da gelaufen ist in Russland. In diesem modernen, neuen Zarenregime. Doch zuerst einmal Augen in der Großstadt. Kurt Tucholsky. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir Asphalt glatt im Menschentrichter. Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen die Lieder. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt, du hast's gefunden. Nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Es sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder. Die Stimme von Frau Gisela May. Das Gedicht von Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt. May übrigens mit M-A-Y geschrieben, wie Karl May. Korruption in Spanien, hatten wir gesagt. Die Korruption in Deutschland, hatten wir eingangs gesagt, nimmt natürlich ganz andere Züge an. Nämlich Korruption als akademischer Lügenbaron-Sport. Der Artikel war klasse. Ich sage das nicht, weil ich den vorhin auf Spanisch gebracht habe und gelesen habe, sondern ich sage das, weil der Autor das sehr schön, der spanische Autor, das sehr schön zusammengefasst hat, warum die Deutschen eigentlich so einen Fimmel haben mit akademischen Titeln, die dann auch im Pass stehen, im Personalausweis, überall. Der Autor war übrigens Herr Juan Gomez. Der Artikel war richtig klasse und wir sind auch einverstanden. Ich denke, ja, es war dieser Aufstand der bürgerlichen geistigen Eliten gegen den Adel. Der Adel hatte natürlich Baron und Graf und diese ganzen Adelstitel und Herzog, während die bürgerlichen Kreise, das Bürgertum, hatte den Hofrat, den Geheimrat, dann eben den Doktor und den Professor Doktor. Und das war eben die Rache, könnte man sagen, die Rache des Bürgertums, des gebildeten Bürgertums, des akademischen Bürgertums am deutschen Adel, an den adligen Eliten, die sehr oft relativ ungebildet auch waren und die dann zurücksteckten. Die späte Rache dann eben war der Fall zu Gutenberg, ein adliger Millionär, der alles hatte und trotzdem eines nicht, die Anerkennung des bürgerlichen Titels. Den hat er sich zusammengeklaut und wollte damit Klein Fritzchen beeindrucken und das ist in die Hose gegangen. Ein toller Streich, ein Geniestreich all denjenigen, die diesen Schwindler haben hops gehen lassen, ein fröhliches... Wir freuen uns also und wie gesagt, der Titel ist weg, futsch. Und viele Titel sind futsch, wir hatten das eingangs gesagt. Übrigens, eine tolle Meldung, eine gute Meldung. Unser Podcast funktioniert wieder. Wer also jetzt zu www.niemandsland.contrabanda geht oder www.contrabanda.org, der ist direkt wieder auf unserer Seite und kann sich wieder die Podcasts anhören. Ich werde die letzten jetzt noch hochladen. Wir hatten dazwischen einen Blog gebaut. Der Blog ist auch im Internet. Auch da kann man die letzten Sendungen alle hören. Die Sendungen von diesem Jahr, von Januar und Februar. Der Blog heißt www.niemandslandradio.blogspot.com.es. Da sind auch die Sendungen zu hören. Ich werde beide Blogs, der Blog wird natürlich auch weiter gefüttert und weiter laufen, falls der andere mal wieder ausfällt. Das heißt, es wird in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben, Niemandsland im Internet weltweit zu hören. Also wenn das jetzt wieder funktioniert hier im Internet, ist ja wunderschön, aber weißt du was, im Moment nicht funktioniert, meine Kopfhörer. Aber gut, da können wir jetzt offenbar nichts machen. Können wir im Moment nichts machen. Aber zu diesem Thema jetzt wieder von der zurück von der akademischen zur echten Korruption hier in Spanien. Du hast ja sicher auch dieses Bild gesehen, dieses Foto, das in der Presse war, dieser Ex-Schatzmeister von der PP, von der Volkspartei, der hat ja jetzt praktisch die ganze PP in der Hand, ja, der erpresst jetzt die ganze Führungsriege von der PP, weil er eben diese seine Aufschriebe, diese Buchhaltung B über Spenden von Unternehmen und Bezahlung in diesen berühmten Umschlägen. Ja, nennen wir Schmiergelder. Ich finde, der Ausdruck Spenden ist wirklich ein Euphemismus. Schmiergelder, jeden Monat zwischen 5.000 und 15.000 Euro an Rajoy selber und praktisch alle an der Spitze dieser Volkspartei. Und der hat jetzt diese Liste oder diese Buchhaltung einem Notar übergeben, schon im Dezember, glaube ich, wo dann bekannt wurde, dass er ein Konto hat mit 22 Millionen in der Schweiz. An diesem oder am nächsten Tag geht er zum Notar und hinterlegt dort diese Liste für alle Fälle. Ja? Und die, falls ihm was zustößt. Die von der PP, die wissen das natürlich, ja, und die sind dem jetzt völlig ausgeliefert, ja. Und wie gesagt, wo das rauskam mit diesen 22 Millionen in der Schweiz, hat er natürlich abgestritten zuerst mal und hat gesagt, er ist dann deshalb in die Schweiz gefahren, um dort seinem Lieblingssport im Skifahren nachzugehen. Jetzt war er aber vor kurzem in Kanada auch zum Skifahren, ja. Und vielleicht kommt dann das Geld in der Schweiz im Moment nicht ran und muss jetzt an das Geld ran, was er in den USA oder in Delaware angelegt hat und fährt dann deshalb nach Kanada. Also jedenfalls kommt er dann zurück wieder, kommt auf dem Flughafen an in Madrid und dort, ich glaube, es waren noch nicht mal Journalisten, sondern andere Leute erkennen ihn und fangen an, ihn anzuschreien und ihn zu beleidigen. Und dann hat er ihnen den Stinkefinger gezeigt, wie damals Effenberg. Ja. Also so sieht's aus hier. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Sache weitergeht. Das ist spannend. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, es sind verschiedene Sachen, die man vielleicht auch erwähnen müsste. Einmal, dass dieser Bárcenas, diese Bárcenas-Affäre wird ja im Moment ein bisschen überdeckt von dem Spionageskandal, der jetzt hier unglaublich hochgekocht wird von der Presse in Katalonien, dass hier die Parteiführung der PP bespitzelt wurde in einem Restaurant. Da war nämlich ein Mikrofon im Blumentopf. Die Detektei ist detektiert worden, man hat sie erkannt, die Polizei hat da die Detektive festgenommen und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe das diese Woche gelesen. Ich habe gelacht. Ich habe laut gelacht in der Bahnhofskneipe. Der Kellner hat auch gelacht. Wir haben uns also gemeinsam kaputt gelacht. Und zwar der Detektiv, der das Mikrofon in den Blumentopf getan hat, der Spitzel, Detektiv, vielleicht ist er ein Geheimdienstmann vom katalanischen Geheimnis, wird er natürlich nicht mal zugeben, er ist Detektiv. Das ist, sagen wir mal, die zivile Fassade. Der hat gesagt, sein Chef hat ihm den Auftrag gegeben. Der Chef hat gesagt, ein anderer Chef hat ihn im Auftrag gegeben. Dieser Chef hat aber jetzt wiederum gesagt, dass die Partei selber, die bespitzelt wurde, und zwar die bespitzelte Dame, aus dem Umfeld dieser Dame wurde ihm der Auftrag gegeben. Die Dame hat das abgelehnt, die Partei hat das zurückgewiesen, also ist niemand schuld. Jemand hat ein Mikrofon irgendwo hingetan, niemand weiß, wer den Auftrag gegeben hat und damit könnte die Sache ja eigentlich erledigt sein. Gleichzeitig wurden auch Fotos gemacht. So wird das hier behandelt. Toll. Die Klasse. Hand Gottes war das vielleicht. Ja, und die sind auch wieder frei. Wie die sind also nicht mehr. Damals, ja. Ne? Und diese Affäre überschreitet im Moment, zumindest hier in den katalanischen Presseorganen, aber auch in den rechten Presseorganen der Rechten, also der PP, El Mundo und ABC und wie die alle heißen, La Razón, in diesen rechten Kampfblättern überschreit diese Nachricht natürlich jetzt den Schmiergeld- und Korruptionsskandal. Und neben dieser Geschichte mit diesen Spionagesachen hier gibt es noch ein anderes Ding, was auch ein bisschen die Korruptionssache überdeckt und die Leute ablenkt. Das ist, worüber wir letztes Mal schon gesagt haben, der Papst. Ja, also ich fühle mich so in letzter Zeit ein bisschen verlassen. Ne? Der will ja zurücktreten, ja, und was dann? Ja? Und wir wissen eben nicht, was genau dahinter steckt. Ja. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeforscht und ich glaube, die plausibelste Theorie ist die Ratten verlassen das, der Ratzinger verlässt das sinkende Schiff. Das schinkende Siff. Das sinkende den Schinken Schiff. Im Siff. Und jetzt dauert es noch eine Weile, bis diese Konklave zusammentreten soll, um den neuen Papst zu wählen. Also das ist so eine Versammlung von, glaube ich, über 100 Tatterkreisen, so wie so eine Vollversammlung im Altersheim, wo nur Männer sind. Ich glaube, 60% sind über 80 Jahre alt. Jetzt gehören aber zu diesen Leuten, die da den neuen Papst wählen sollen, auch Kardinäle, die gegen die Untersuchungen laufen, ne? Weil sie also in Hunderten von Päderastiefällen die Sachen vertuscht haben, nichts unternommen haben. Das sind Bischöfe, Erzbischöfe aus den USA, Irland, Belgien, Mexiko, Australien, ne? Und auch der frühere Ex-Sekretär von dem früheren Papst Hans Paul II. Und jetzt ist die Frage, dürfen die überhaupt teilnehmen? Sollten die mitstimmen, wenn der neue Papst gewählt wird? Ne? Beihilfe zum Kindesmissbrauch ist ja ein Delikt. Das müsste eigentlich strafrechtlich verfolgt werden, diese Tattergreise, die wirklich, und es ist ja kein Kavaliersdelikt, es ist ja nicht, als hätte jemand was geklaut. Man hat wirklich das Leben von Kindern zerstört. Diese Greise müsste man am Flughafen direkt festnehmen, am Flughafen, von dem sie losfliegen, also und ins Gefängnis stecken. Einer von denen ist der Erzbischof von Los Angeles, der hat also jahrzehntelang über 130 Pfaffen gedeckt, ne, die sich eben an jungen Knaben vergangen haben. Und das ist jetzt wie die Sache, die da am Laufen ist, ja. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der jetzt zurückgetreten ist. Und also alles geht so um das sechste Gebot, ja, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weibes und so, also heute müsste man sagen, deiner Ministranten, ne? Alles geht darum, ja. Es gibt auch Hinweise, Werner, die sind diese Woche in der italienischen Presse ziemlich ausgebreitet worden, dass der Papst ganz klar gesagt hat, er tritt zurück, weil er die ganzen Korruptionsaffären sowohl finanziell als auch sexuell nicht in den Griff bekommen hat. Im Gegenteil, die haben alle gegen ihn gearbeitet und es besteht überhaupt kein Wille in dieser vertattergreisten Nomenklatur, die im Vatikan herrscht, überhaupt etwas zu tun. Und das war für ihn so eine Art Signal, dieser Haufen ist so verfault bis in die Knochen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Vielleicht sogar, könnte man sagen, eine noble Geste von diesem Ratzinger. Ja, also das ist wie so eine Lobby jetzt, ne, von entweder Päderasten oder Leuten, die Päderasten gedeckt haben. Natürlich ist das eine Päderastenlobby. Und die Resultate von diesen Nachforschungen, warum soll man das beschönigen? Die sind ihm jetzt zugespielt worden im Laufe vom letzten Jahr. Ne? Und dann auch, welche Sprache die benutzen. Ne? Dann heißt dann zum Beispiel, hohe Würdenträger könnten Opfer sein von Einwirkungen von außen wegen ihrer Verwicklung in Angelegenheiten weltlicher Natur. Also im Klartext heißt es Erpressung wegen ihren Schwanz- und Unterleibsgeschichten. Ja, das ist so. Ja. Und dann gab es zum Beispiel noch ein Intimus vom Papst, der gehörte zwar nicht zur Kirche, sondern war Laie, aber ein Intimus vom Papst, der war Präsident des Nationalen Rates für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen unter Berlusconi noch. Und gegen den wurde eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet wegen Korruption. Die Polizei hört die Telefone ab und kriegen dann mit, dass der sehr oft mit einem Sänger der Basilika San Pedro telefoniert. Ne? Und das war der, der ihm dann laufend junge Männer zugeführt hat. Ne? Und die haben ja so einen großen Chor dort, ne? Da gibt's dann immer Nachschub. Ne? Also alles mit diesen Geschichten. Und die andere Sache ist, da geht's dann eher um das siebte Gebot. Ne? Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Hauses, seines Feldes, noch allem, was dein Nächster hat. Also du sollst nicht klauen. Ja. Und das ist die andere Schiene, die ihm zu schaffen macht. Also diesen ganzen ökonomischen Delikte innerhalb vom IOR, das Instituto para las Obras de Religion, also der Vatikanbank, ja, Geschäfte mit der Mafia inklusive Geldwäsche, ja, und alles das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er zurückgetreten ist. Ne? Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Der Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 23. Februar 2013. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Spanische Richter streiken. Aus Protest gegen eine Justizreform hat ein großer Teil der Richter und Staatsanwälte in Spanien die Arbeit niedergelegt. Der eintägige Streik am Mittwoch war der dritte Ausstand dieser Art seit dem Ende der Franco-Diktatur. Zu der Arbeitsniederlegung hatten mehrere Juristenverbände aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich 62% der Richter und Staatsanwälte an dem Streik. Die Aktion richtete sich gegen eine Reform, die unter anderem die Befugnisse des obersten Selbstverwaltungsorgans der Justiz, CGPJ, schmälern soll und die Einführung von Gebühren, Achtung, von Gebühren für die Inanspruchnahme der Gerichte vorsieht. Ein unglaublicher Vorgang, eine Privatisierung der Justiz. Die Verbände forderten außerdem mehr staatliche Mittel für die Justiz. Berlin, diese Woche heftig diskutiert in Deutschland die Armut. Wie arm ist Deutschland wirklich, fragen sich ängstlich, besorgt und auch empört viele Leute. Was ist Armut und wie drängend ist dieses Problem in Deutschland eigentlich? Darüber gehen die Meinungen denkbar weit auseinander. Wer ist am meisten von Armut betroffen und welche sind die größten Risiken? Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen dafür, wann ein Mensch als arm angesehen wird. In Deutschland arbeitet das Statistische Bundesamt mit einem relativen Wert nach der sogenannten Armutsgefährdungsquote. Armut wird hier im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen der Deutschen bemessen. Als armutgefährdet gilt demnach, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens verdient. Für Singles liegt diese Grenze derzeit bei 952 Euro netto im Monat. Unter dieser Schwelle liegen in Deutschland aktuell 15,8% der Bevölkerung. Die Quelle, die ich zitiere, ist der Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz. Der Paritätische Gesamtverband hat für seinen Bericht den Mikrozensus als Datenbasis genommen. Diese Definition von Armut allein ist aber nicht besonders aussagekräftig, da Armut von vielen anderen Faktoren abhängt. Die EU hat deshalb 2005 einen komplexen Sozialindikator eingeführt, der auch materielle Entbehrung und geringe Erwerbsbeteiligung als Kriterien mit einbezieht. Betroffen sind demnach also beispielsweise Menschen, die weniger als 20% ihrer verfügbaren Zeit arbeiten, die Miete oder laufende Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen können oder nicht mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit einnehmen können. Nach dieser Definition sind in Deutschland 19,9% der Bevölkerung bzw. etwa 16 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Weitere Faktoren, die beim Thema Armut eine wichtige Rolle spielen, sind die Größe eines Haushalts oder auch die subjektive Empfindung, ob ein Mensch unter materieller Entbehrung leidet oder nicht. Noch schwieriger ist es, Armut weltweit zu definieren. Weltbank und UN arbeiten hier dennoch mit einem absoluten Wert. Als extrem arm gilt demnach, wer weniger als 1,25 US-Dollar am Tag zur Verfügung hat. Die Armutsdebatte wurde auch im Bundestag debattiert. Die Opposition wirft dabei der Regierung Zensur vor. Die Opposition hat der schwarz-gelben Koalition angesichts des mehrfach verschobenen Armuts- und Reichtumsberichts Schönfärberei vorgeworfen. Vertreter von SPD und Grünen sprachen im Bundestag von Zensur, frisierten Berichten sowie dem Versuch zu fälschen. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung immer noch keinen Armuts- und Reichtumsbericht verabschiedet hat. Darin wurden kritische Bewertungen des Arbeitsministeriums korrigiert, etwa zur Vermögensverteilung und zur Problematik von Niedriglöhnen. Auf Interventionen von Wirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP mussten ganze Passagen umgeschrieben werden. Damit habe die Regierung einen der wichtigsten bürgerlichen Werte mit Füßen getreten, die Wahrhaftigkeit, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er hielt der Regierung Zensur vor und verglich den Vorgang mit dem Handeln totalitärer Staaten. Lob hatte der SPD-Vorsitzende dagegen für Arbeitsministerin Ursula von der Leyen von der CDU parat. Diese habe mit dem ursprünglichen Bericht Mut bewiesen, sei aber mundtot gemacht worden. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sagte, die Regierung versuche, die soziale Realität in diesem Land durch Zensur zu verschleiern. Ein Blick über die Grenzen Deutschlands und Europas hinweg. Da gibt es eine Meldung in der Jungen Welt. USA billigen Terror. Russland kritisiert die Doppelmoral in der Syrienpolitik. Washington verhindert im UN-Sicherheitsrat eine Verurteilung des blutigen Terroranschlags in Damaskus. Auch die Bundesregierung schweigt zu diesem terroristischen Blutbad. Mit ihrem Vetorecht haben die USA verhindert, dass der UN-Sicherheitsrat den schweren Anschlag in Damaskus verurteilt. Bei der Explosion eines mit vermutlich einer Tonne Sprengstoff gefüllten Fahrzeugs an einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt in der syrischen Hauptstadt waren am Donnerstag mindestens 53 Menschen getötet und mehr als 200 Personen zum Teil schwer verletzt worden. Der russische Vertreter im Sicherheitsrat hatte einen entsprechenden Resolutionsentwurf eingereicht. Der russische Außenminister Sergei Lavrov kritisierte die Haltung Washingtons am gestrigen Freitag scharf und warf den USA ein Messen mit zweierlei Maß vor. Bis vor kurzem noch hätten ausnahmslos alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrats alle Terrorakte, egal wo, von wem und aus welchen Motiven diese verübt wurden, geschlossen verurteilt, sagte Lavrov nach einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Yang Jiechi in Moskau. Russland hoffe, dass die USA klären würden, warum ihr UN-Botschafter eine derart unverständliche und unangenehme Position bezogen habe und Schlüsse ziehen würde, sagte Lavrov. Von Seiten der Bundesregierung lag bis heute unserer Niemandsland-Redaktion keine Stellungnahme zu dem Terroranschlag in Damaskus vor. Sonst immer sehr schnell dabei, einen Terroranschlag zu verurteilen, wenn er sich gegen westliche Interessen richtet, ist das hier immer noch nicht geschehen. Vertreter von Regierung und Opposition werden dafür in den kommenden Tagen bei den deutschen Truppen in der Türkei erwartet. In Kramaman-Maras sind seit Januar zwei Patriot-Raketenstaffeln mit 300 Bundeswehrsoldaten stationiert. Das heißt, Deutschland befindet sich mit Syrien und gegen Syrien im Krieg. Ziel des zunächst auf ein Jahr befristeten Einsatzes, so heißt das immer, an dem sich auch Raketenstaffeln der Niederlande und der USA beteiligen, soll der sogenannte Schutz des NATO-Partners Türkei vor möglichen Angriffen aus dem Nachbarland Syrien sein. Als ob Syrien jetzt nichts anderes zu tun hätte, als die Türkei anzugreifen. Was da passiert ist natürlich, wenn sich bewaffnete Banden nach einem Terroranschlag auf türkisches Gebiet zurückziehen, dass sie dann manchmal verfolgt oder dass denen hinterhergeschossen wird, das ist auch logisch. Das entspricht leider der brutalen Dynamik des Krieges. Der US-Senator und ehemalige US-Präsidentschaftskandidat John McCain meinte allerdings kürzlich, wo die Patriot-Raketen nun schon stationiert seien, könne man auch eine Flugverbotszone im Norden Syriens durchsetzen. Und so weiter und so weiter. Es wird also das wiederholt, was man schon im Irakkrieg gemacht hat, was man gegen Libyen gemacht hat, und jetzt wird man halt das nächste unbequeme, dem Westen und den westlichen Banken und Finanzinteressen unbequemes System, das muss man immer dazu sagen, dieses System wird jetzt ebenfalls wegbombardiert. Bitte beichten Sie jetzt. Syrien hatte wiederholt erklärt, keine Angriffsabsichten gegen die Türkei zu haben. Erst vor wenigen Tagen forderte Damaskus in einem Schreiben den UN-Sicherheitsrat auf die Regierung in Ankara einzuwirken, damit diese ihre gezielte Destabilisierungspolitik gegen Syrien aufgebe. Insbesondere müsse die Türkei aufhören, bewaffnete Gruppen nahe der Grenze ein Aufmarschgebiet zur Verfügung zu stellen. Ciao. Dann gibt es ein Problem mit der Privatisierung des Wassers. Brüssel. Die Kritik an Wasserprivatisierungsplänen zeigt erste Wirkung. EU-Kommissar bessert nach. Kommunale Unternehmen sehen Vorhaben dennoch mit Skepsis. Im Streit um die geplante europäische Wasserrichtlinie zeichnet sich ein Entgegenkommen der EU-Kommission auf die kommunalen Versorger ab. Nach einem am Donnerstag von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier unterbreiteten Kompromissvorschlag könnten deutlich mehr Städte und Gemeinden von einer europaweiten Ausschreibung ihrer Wasserkonzessionen ausgenommen werden, als bisher vorgesehen war. Käme es dazu, wären laut Frankfurter Rundschau FR am Freitag lediglich 5 Stadtwerke in Deutschland von der Neuregelung betroffen. Kritiker des Vorhabens reagierten am Freitag auf die Entwicklung mit vorsichtigem Optimismus. Von einer positiven Wendung sprach gestern Andreas Kahlert von der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angesichts des Einlenkens von Barnier. Wenn sich das bewahrheitet, wäre das fraglos ein Teilerfolg im Kampf gegen die Privatisierung der Wasserwirtschaft, sagte er der Presse gegenüber. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Zunächst müsse man die neue Vorlage genau prüfen und abwarten, was am Ende daraus wird. Kahlert ist Mitglied der Koordinierungsgruppe des europäischen Bürgerbegehrens Wasser ist ein Menschenrecht, Right to Water, die in kurzer Zeit weit über 1 Million Unterschriften gegen das Ansinnen, Wasser der Profitgier von Konzernen, Märkten und Spekulanten auszuliefern, gesammelt hat. Offiziell Position zu Barniers Vorstoß hat die Initiative am Freitag nicht bezogen. Schwitz, schwitz! Die Lottozahlen vom nächsten Samstag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Auch in Deutschland wird im Gesundheitsbereich unglaublich gekürzt. An deutschen Krankenhäusern fehlen 162.000 Vollzeitstellen. Besonders alte Patienten leiden. Linke fordert gesetzliche Regelungen zur Mindestbesetzung. An deutschen Kliniken herrscht nach Einschätzung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dramatischer Personalmangel. Bundesweit fehlten 162.000 Vollzeitstellen, davon rund 70.000 im Pflegebereich. Das sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Ellen Paschke am Mittwoch in Berlin. Diese seien für eine gute Patientenversorgung bei gleichzeitig fairen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten notwendig. Den Mangel führte Paschke auf den hohen Rationalisierungsdruck zurück. Unter dem Diktat des Rotstifts seien zwischen 1997 und 2007 bereits 50.000 Stellen im Pflegebereich abgebaut worden. Besonders alte Patienten leiden darunter, sagte Paschke. In den vergangenen 15 Jahren sei das Krankenhauspersonal um 7% verringert worden, während die Zahl der Patienten um 15% gestiegen ist. Sie bezog sich dabei auf eine aktuelle Umfrage unter Beschäftigten von 200 Krankenhäusern, deren Ergebnisse dann hochgerechnet wurden. Gestern legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte und eine Prise Schnupftabak nieder. Bei einer Routinekontrolle in einer London. Ja, das waren ein paar Meldungen aus der jungen Welt. Werfen wir mal einen Blick in ein anderes Presseorgan. Werfen wir mal einen Blick auf die Homepage des Spiegel von heute und guck mal, was da so gekocht wird. Ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. Da hat man zuerst die Top-Meldung und das Top-Foto: USA schicken Drohnen in Malis Nachbarland Niger. Da geht's also jetzt ganz schön rund. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Port Stanley. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Oberkellner. Und nur noch eine Meldung. Der weltbekannte Bergsteiger. Also in Mali flammen neue Kämpfe auf. Bei schweren Gefechten wurden 13 Soldaten und 65 islamistische Kämpfer, so heißt das jetzt, getötet. Die USA weiten ihren Einsatz in den Krisenregionen deutlich aus und stationieren Drohnen im benachbarten Niger zur Unterstützung der französischen Truppen. Drohnen heißt hier natürlich, das sind ferngelenkte, von Computer-Nerds und Computer-Freaks gesteuerte Roboter, die aus großer Entfernung Bomben auf irgendwelche Leute, auf irgendwelche von unten eingetickte Kriegsziele abwerfen. Wir wissen, die Trefferquote und die sogenannten Kollateralschäden, das heißt zivile Opfer bei Drohnen, die liegen weit über 60-70%. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Zum Thema Papst titelt der Spiegel Stunde Null im Vatikan, der Kampf um Rom. Da sieht man ein von dreuenden Wolken umfinstertes Vatikanschloss, dieser Riesenpalast mit der Kuppel. Davor sieht man eine Art Mönchskuttenträger mit einem Kreuz. Das ist wohl auf einem gegenüberliegenden Gebäude eine Statue. Es klingt alles sehr dramatisch. Das Bild ist düster. Im Innenteil dann auch ein Bild von Benedikt dem 16. Ratzinger. Der ist da im Gegenlicht aufgenommen. Mit ernstem Gesicht starrt er, wohin? Man weiß es nicht, auf den Altar, auf die Worte Gottes. Und da heißt es, mit dem angekündigten Rücktritt hat Benedikt der 16. seiner Kirche gezeigt, wie sie sich behaupten kann durch Verzicht auf Macht. Im Vatikan beginnt nun die Stunde Null. Seilschaften sortieren sich neu, Intrigen werden gesponnen, Bischöfe fordern mehr Freiheiten. Mehr Freiheiten zu was, fragen wir uns. Wir wissen, die Mehrheit dieser katholischen Tattergreise, die da am Drücker sind, sind natürlich Leute, die ihre eigenen Interessen haben, ihre finanziellen. Und es gibt eine große Päderastenschiene im Vatikan. Und diese Päderastenschiene, der ist der Papst offensichtlich nicht Herr geworden. Das heißt, das war auch ein Grund, warum er zurückgetreten ist. Wir haben das hier vorhin breit und lang kommentiert und wollen uns darüber jetzt nicht noch weiter auslassen. Es sei denn, Werner hat da noch was auf Lager zum Thema Papst. Nee, also den kann man abhaken. Den können wir jetzt abhaken. Ich bin jetzt mal auf der Taz-Seite, ich guck mal, was da ist. Die Taz kommt auch mit der Konzessionsrichtlinie beim Wasser raus. Die haben also doch einen kleinen Rückzieher gemacht, die internationalen Spekulanten und ihre Politiker in Brüssel. Die haben also gedacht, gut, so viel Höllenlärm wollen wir jetzt auch nicht. Für die wäre das natürlich schön, wenn sie das Wasser leise privatisieren können und könnten uns dann in der Zukunft ordentlich mit dem Wasser auch noch abzocken. Aber das hat so im Moment nicht geklappt. Das heißt nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Im Gegenteil, die werden neue Wege suchen. Der Artikel in der Taz ist ziemlich umfangreich. Dann gibt es einen Kommentar zu Gauks Rede. Wir sind gar nicht böse. In Gauks Lesart spielt Deutschland in der Europäischen Union die Rolle des Erziehers. Das muss man nicht mehr reinziehen. Streng, aber gerecht. Mit solcherlei onkelhaften Bekundungen ist die Krise allerdings nicht zu lösen. Gauk. Wir sollen, also wie am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das sagt dieser Brechreiz-Onkel den anderen Völkern Europas. Unglaublich. Also im Moment formulieren sie es aber noch nicht so, dass am deutschen Wesen die Welt genesen sollen. Also diese Worte, diese Ausdrücke, die vermeiden sie im Moment noch. Aber es gibt natürlich Leute, die Ideen haben, wie man aus der Krise rauskommt, wie du vorher erzählt hast, da aus Griechenland. Ne? Der Vorschlag von den Arbeitgebern, die Leute ein Jahr arbeiten zu lassen, gratis, und dann mit dem Argument, vielleicht, ihr könnt euch dann wahrscheinlich in diesen 12 Monaten wo ihr umsonst arbeitet. Das Gute dabei ist, ihr verliert nicht den Kontakt zur Arbeitswelt. Ihr könnt euch vielleicht qualifizieren. Und ihr kriegt auch mal einen Kaffee spendiert oder ein Brötchen aus der Firmenkantine. Und dann am Ende nimmt euch vielleicht jemand und stellt euch richtig ein. Also ich hoffe, dass diese Nachricht noch nicht angekommen ist hier in Spanien, weil der hiesige Arbeitgeberpräsident Juan Rossell, dieser Nachfolger von diesem anderen Typen, der jetzt im Knast sitzt, das ist auch so einer. Also wenn der das hören sollte aus Griechenland, da würde er einen Orgasmus haben. Ja? Also übrigens, dieser Typ, der war vor 3 oder 4 Tagen in Madrid. Und wo war er da genau? Beim 10. Kongress der Gewerkschaft CCOO, Comisiones Obreras. Ja? Also muss man sich vorstellen, eine Gewerkschaft hält ihren Kongress ab und die laden den Präsidenten der Arbeitgeber ein, um dort seine Meinung kundzutun und dann bla bla bla, wie Rajoy auch, ne? Also wir müssen gemeinsam die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer an einem Strang ziehen und so. Also ist ein interessanter Typ, ja, der Brutalo, der Gesichtsausdruck schon, ja, und der lässt dann, vor ein paar Tagen hat er schon andere Sachen losgelassen, also er schlägt zum Beispiel vor Minijobs für junge Leute, auch wenn das nur eine Stunde in der Woche ist, ja, dann zieht er los gegen die Angestellten im öffentlichen Dienst, ne, und sagt, es sei vielleicht besser, wenn die mit irgendeiner Unterstützung zu Hause bleiben und gar nicht zur Arbeit gehen, dann entstehen keine Kosten für Papier und für Telefon. Ja? Und dann lässt es sich aus über die Arbeitslosenstatistik, dass es jetzt 6 Millionen Arbeitslose sein sollen. Das gefällt ihm überhaupt nicht, weil er findet eine andere Methode korrekt, die Arbeitslosenzahl zu messen, nämlich die korrekte Zahl ist, die sind die, die beim Arbeitsamt gemeldet sind. Ne? Und sagt das natürlich mit voller Absicht. Dort sind die gemeldet, die Unterstützung bekommen, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Aber es gibt Hunderttausende von Arbeitslosen, die überhaupt nichts bekommen, ja. Und also das sind dann, weiß ich, ältere Leute, die sowieso klar haben, dass sie niemals mehr in ihrem Leben eine Arbeit finden werden, und die gehen dann natürlich da gar nicht hin, um sich zu melden, ne? Oder ganz junge Leute, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben, die aber genau wissen, dass wenn du dich dort meldest, dort kommt nie eine Rückmeldung, Stellenangebote, das gibt's einfach nicht. Und dann verzichten die natürlich darauf, sich da anzumelden. Also damit, er kalkuliert also im Moment nicht mit 6 Millionen, sondern nur mit 5 Millionen. Und dann auch zu seiner Denkweise, er sagt, ja, das alles mit dieser Arbeitsrechtsgesetzgebung, das ist alles ungeheuer kompliziert und schwierig und so. Also wenn man das mir überlassen würde, die Gesetzgebung in diesem Zusammenhang, te lo cambio en una semana, sagt er. Innerhalb von einer Woche lege ich die Sache vor. Ja? Und seine Denkweise wird dann auch da klarer. Da hat er natürlich im Zusammenhang mit diesen Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien was gesagt, wo er natürlich dagegen ist. Ich bin auch dagegen, aber aus anderen Gründen. Das sagt er dann zum Beispiel zu diesem Thema. Sachen, die möglich sind, sind möglich. Und Sachen, die nicht möglich sind, sind nicht möglich. Ist das legal? Ist das möglich? Die Politik ist die Politik. Sehr kompliziert alles, ja. Und dann, was die Arbeitsverträge, die ihm vorschweben, angeht, sagt er dann, das Einzige, was wir brauchen, ist ganz einfache Verträge. Also zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ganz leicht, zum Beispiel 3 Zeilen. Ja? Das sind unsere Arbeitgeber hier, die den Karren aus dem Dreck ziehen sollen. Ja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Zurück in die Sklavenhaltergesellschaft. Päderasten im Vatikan. Berlusconi hat sich auch was geleistet. Ich habe das gerade so überflogen, während du diese, sagen wir mal, tollen Pläne der neuen Sklavenhalter ausgebreitet hast. Habe ich gesehen, Berlusconi hat eine junge Journalistin auf einer Verkaufsveranstaltung über Verkaufsstrategien ganz penetrant und frech nach ihrem Sexualleben ausgefragt. Er hat also gesagt, wie oft kommst du denn? Und solche dreckigen Sprüche. Dieser männliche Hosenboden, dieses Kloakengesicht Berlusconis, werden die Italiener hoffentlich bestrafen an den Wahlurnen. Wenn die den wählen, dann kann man nur sagen, ihr habt ihn verdient, ihr seid wie er, genießt ihn, aber koppelt euch ab von unserer Welt, von unserer zivilisierten Welt. Mit der habt ihr nichts gemein. Mit so einem Hosenbodengesicht wollen wir wirklich nichts zu tun haben. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Die Wahlen in Italien, die sind doch jetzt morgen und übermorgen, glaube ich, ne? Sonntag und Montag. Und also nach den letzten Umfragen sieht's wohl so aus, dass er zwar nicht keine Mehrheit bekommt, der Berlusconi, aber doch praktisch an 30% rankommen sollte. Und die anderen, dieser Bersani da, demokratische Mitte oder wie die heißen, wird gehandelt mit 34%. Aber ist doch unglaublich, nach all dem, was man weiß über Berlusconi, was man so mitgekriegt hat in den letzten Jahren, ne, sind 30% bereit, diesen Typen wieder zu wählen. Ja. Diesen, sagen wir mal, diesen Klo-Jargon, diesen Herrentoiletten-Jargon noch weitere Jahre über sich ergehen zu lassen. Vielleicht wählen die den als Unterhalter. Wer weiß, vielleicht wählen sie als Zotenreißer und Unterhalter lachen sich dann einen ab. Und das denken, ist die Frage, warum diese Leute, warum wählen die den? Und dahinter steckt, also bin ich total davon überzeugt, dass sie den lustig finden, der bringt einen zum Lachen und ist erfolgreich, vor allem das. Ja, die identifizieren sich mit ihm, ne? Verteidigen das Recht auf Privateigentum, auf Teufel komm raus, zum Beispiel, weil ich spiele ja Lotto und vielleicht trifft's mich dann auch mal und dann kann ich ja auch machen mit meinem Geld, was ich will. Ja, das ist diese Haltung, die dahinter steckt. Ja? Also, und genauso wie hier in Spanien. Immer noch sind 30 oder ein bisschen mehr Prozent der Leute bereit, die würden jetzt wieder diesen Rajoy und die PP wählen. Ja? Ja, die sagen, gut, die nehmen sich das Geld, würden wir auch machen. Die identifizieren sich also mit dem Betrug, dem Diebstahl, der Korruption, dem Schmiergeld. Die sind nur neidisch, dass sie nicht an dieser Stelle sind. Aber man kann wirklich davon ausgehen, die würden genauso gerne da auch die Hände in die Kasse stecken und sich dann die Taschen füllen. Einen anderen Schluss kann man daraus nicht ziehen. Was noch in Spanien dazu kommt, ist, das muss man ja sagen, diese Regierungspartei, die PP, die ist ja auch teilweise sensibel, ja, und das ist ja normalerweise positiv, wenn jemand sensibel ist, weil es gab ja diese zwei Volksbegehren, das eine gegen die Zwangsräumung, wo sie sich bis zur letzten Minute geziert haben und am Ende zähneknirschend nachgeben mussten und das Volksbegehren dann mit über 1 Million Unterschriften dann jetzt doch behandelt und diskutiert wird, wenigstens im Parlament. Aber parallel dazu gab es noch ein anderes Volksbegehren mit weniger Unterschriften, 600.000 ungefähr. Und worum ging es da? Der Stierkampf soll zum Big erklärt werden. Also es geht da nicht um diese Feuerzeuge Big, sondern zum Bien de Interés Cultural. Also Stierkampf soll erklärt werden zum Kulturgut von allgemeinem Interesse. Und da sind sie sehr sensibel. Also das haben sie sofort unterstützt und durchgewunken. Also das wird jetzt auch diskutiert im Parlament und das bringt natürlich auch Wählerstimmen sowas. Natürlich. Jo. Es ist wie in der Bibel, es ist der Tanz ums goldene Kalb, die Skeptiker. Skeptiker aus Berlin. Kommen wir zum kulturellen Teil. Uns bleiben noch 20 Minuten Programm. Sprechen wir einmal über andere Dinge als über die Politik. Hatten wir genug. Den Demoaufruf werden wir nachher nochmal kurz durchgeben. Eine Nachricht, die mich erfreut und gleichzeitig ein bisschen schockt. Verdienstkreuz für Wolfgang Niedecken. Aus Empörung etwas Handfestes machen. Wenn also ein Rebell ein Verdienstkreuz bekommt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Es ist wie als Mick Jagger damals zum Sir geadelt wurde von der Queen. Aber gut, gucken wir uns einmal an, was da passiert ist. Der Kölner Künstler Wolfgang Niedecken ist am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, dem 21. Februar, für sein Engagement in Afrika mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Von seiner Motivation und seinen Projekten erzählt der Sänger von BAP in einem langen Gespräch mit dem Westdeutschen Rundfunk, mit dem WDR. Man muss dazu sagen, er hat das Bundesverdienstkreuz nicht bekommen für seine Arbeit als Sänger, für seine Tätigkeit, sondern weil er sich engagiert hat für Kinder und Jugendliche in Afrika. Das macht er nämlich seit den 80er Jahren. Sein besonderer Einsatz gilt dabei Kindersoldaten und zwangsprostituierten Mädchen. Mit dem WDR hat er über Schicksale dieser Kinder, seine Rolle als Bote der schlechten Nachrichten und das Sicherheitsabkommen mit seiner Frau gesprochen. Heute bekommen Sie in Berlin das Verdienstkreuz erster Klasse. Es ist aber nicht Ihr erstes Bundesverdienstkreuz, Wolfgang Niedecke. Nein, vor 20 Jahren habe ich es stellvertretend für die Arsch-Hu-Initiative entgegengenommen. Damals habe ich gedacht, okay, ich bin der überregional Bekannteste. Dann nehme ich das für Arsch-Hu an. Die Ehrung galt damit natürlich allen Arsch-Hu-Aktivisten. Und so ist es auch mit diesem Verdienstkreuz heute. Ich muss da kurz zu einflechten. Die Arsch-Hu-Initiative war natürlich eine Initiative von Kölner und deutschen Rockmusikern gegen Neonazis und gegen rechte Gewalt. Und so ist es auch mit diesem Verdienstkreuz heute, sagt Niedecke. Da steht genauso Manfred Hell und anderen Helfern vor Ort in Afrika zu, die dafür gesorgt haben, dass aus unserer Empörung was Handfestes wurde. Ich bin froh, dass wir durch das Bundesverdienstkreuz nun wieder mehr Medienaufmerksamkeit haben, um die Projekte voranzutreiben. WDR, wie sehr hilft solch eine Auszeichnung beim weiteren Engagement? Niedecke, das hilft schon. Afrika ist ja eigentlich ein Wegzapp-Thema, bei dem die Leute sagen, Afrika? Och nee, nicht schon wieder. Da muss man erreichen, dass sie einem zuhören. Und wenn sie dann zugehört haben, wissen sie, dass man etwas tun muss und die Umstände nicht unwidersprochen lassen darf. Man muss sich einmal vorstellen, so Wolfgang Niedecke, dass das, was in Afrika passiert, würde mit den eigenen Kindern geschehen. Das war für mich genau der Knackpunkt, als ich die Kinder in Uganda gesehen und mir vorgestellt habe, das müssten meine Kinder durchmachen. Als mich ein kleines Mädchen am Arm zog und sagte, "Please, Mister, promise not to forget", war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Da konnte ich nicht einfach nach Hause fahren und zum Normalbetrieb zurückkehren. WDR, und hierzulande bringen Sie das Thema immer wieder neu ins öffentliche Bewusstsein. Niedecke, ja, aber dabei muss man auch aufpassen, dass man nicht nur als gutes Gewissen rumrennt und doch niemand etwas tut. Ich versuche auch Hilfe der Politik zu fordern. Schon seit Jahren wird im Ostkongo illegal Coltan abgebaut und in der sogenannten Ersten Welt werden damit viele Menschen reich. Coltan findet sich in sämtlichen Handys und Spielkonsolen. Wenigstens diese Industrie könnte auch mal versuchen zu helfen, wenn sie das Zeug schon illegal abbaut. Aber wahrscheinlich bin ich zu naiv. Das würde ja auch an ein Schuldgeständnis grenzen. Das Interview ist sehr lang. Wer Interesse hat, kann es nachlesen unter wdr.de. Wolfgang Niedecke. Jo. Niemandsland 91.4 FM. Wolfgang und Tina Niedecke heute Mittag im Schloss Bellevue. Der Künstler bekommt das wichtigste Ehrenzeichen Deutschlands. Verleihe ich Herrn Wolfgang Niedecke, Köln, das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Bundespräsident. Mit dabei Wolfgang Niedeckens Freunde und Weggefährten. Bundespräsident Gauck bringt sofort die Nadel am Revers an. Eine Auszeichnung für jahrelange Arbeit in einem guten Team, wie Niedecke betont. Tief bewegt. Natürlich nehme ich diesen Orden in erster Linie an für all die, die den Weg seit 2004 bis jetzt mit mir zusammengegangen sind. Und ein Ständchen bekommt er auch noch von Clouseau. Gib mir was, das ich gebrauchen kann. Ich will was verändern und zwar gleich. Ja, es wird Leute geben, die das nicht in Ordnung finden, dass Wolfgang Niedecke von Gauck dieses Bundesverdienstkreuz annimmt. Was soll man dazu sagen? Wolfgang Niedecke tut etwas, der redet nicht nur, der macht was, der ist nach Afrika gereist, der investiert Geld, hilft die Kindersoldaten aus diesen fürchterlichen Armeen loszueisen. Er hilft, dass Kinderprostituierte einen Job kriegen und aus den Krisengebieten rausgeschafft werden. Er tut wirklich was. Und wenn er sich damit mit dem Establishment einlässt, dieses Verdienstkreuz akzeptiert, dann ist das wohl total okay. Ja, zu diesem Thema Afrika, Hunger auch, ja, gehört ja auch das Thema der Immigranten hier in Spanien, die jetzt bei der zunehmenden Verschärfung der sogenannten Krise sowieso noch weniger oder keine Arbeit mehr finden, wo sie ab und zu noch mal Gelegenheit Jobs hatten. Also was klar ist, nicht nur bei den Immigranten hier, sondern auch bei uns, immer mehr zunehmende Armut. Jetzt Afrika ist natürlich das Extrembeispiel, aber es gibt ja auch noch in anderen Regionen der Welt Hunger und Elend. Ja, und da haben sich jetzt ein paar Leute dran gemacht an dieses Thema, haben also versucht, das zu definieren, Hunger, Elend, solche Geschichten mit Kindersoldaten oder Prostitution, und haben dann also kalkuliert, was es kosten würde, Hunger und Elend auf der ganzen Welt auszurotten, das zu beseitigen. Und dann haben sie das gegenübergestellt, woher könnte das Geld kommen? Es wäre die Summe des Vermögens der 100 reichsten Leute der Welt. Also wenn wir es schaffen würden, nur den die zu enteignen, ihre Geschichten wegzunehmen, dann könnte man das alles eliminieren. Ja, man könnte ihn ja versuchen, ein Häuschen lassen, ein Häuschen könnten sie behalten, ja, und auch ein Gehalt von, sagen wir mal, von 1400 Euro. Steuern müssen wir doch nicht zahlen. Bei der Seat am Fließband arbeiten. Ja, oder das. Gut, Achtung, ein tolles Lied. Mal gucken, wer es erkennt. Wer diese Stimme erkennt. Die Stimme der charmanten Silvia Pérez Cruz. Das Lied hat ein Goya gewonnen für Blancanieves. Ich habe den Film letzte Woche gesehen. Bei dem Titel Blancanieves, Schneewittchen, denkt man eigentlich an einen deutschen Wald. Man sieht die sieben Zwerge, wie sie fröhlich in ein Bergwerk watscheln, und die böse Stiefmutter lebt auf einem Schloss. Doch alles ist anders, sehr spanisch und sehr künstlerisch. Der Stummfilm Blancanieves beschwört in einem oft schwindelerregenden Reigen von Szenen und Bildfolgen dieses alte, entrückte Spanien zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Eine untergegangene Welt, ein düsteres Schicksal, ein Verhängnis, das die Familie eines berühmten Stierkämpfers trifft. Ja, Sie haben richtig gehört, verehrte Hörerinnen und Hörer. Blancanieves ist ein Stummfilm und in Schwarz-Weiß. Und das im Zeitalter der 3D-Filme und des Farbenrausches der Pixelgewitter. Einfach kühn. 10 Oscar hat der Streifen bei der Gala der spanischen Filmakademie Goya eingeheimst. Bester Film, beste weibliche Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch, bestes junges, neu entdecktes Talent, bestes Filmlied und viele, viele mehr. Na gut, normalerweise pfeift man ja auf diese offiziellen, oft eher kommerziellen als künstlerischen Motiven entsprungenen Preisen. Aber in diesem Fall finde ich sie doch ziemlich gerechtfertigt. Dem Regisseur Pablo Berger gelingt es, mich wirklich den ganzen Film über zu fesseln. Mit Eleganz und Wucht wird die Handlung vorangetrieben, großartig die Schauspielerinnen Maribel Verdú und Macarena García als Stiefmutter und Schneewittchen. Die Schauspielerin Maribel Verdú äußerte übrigens bei der Goya-Verleihung, bei der Entgegennahme ihres Goya: Ich widme diesen Goya allen denjenigen, die ihre Häuser, ihre Illusionen, ihre Hoffnungen, ihre Zukunft und sogar ihr Leben verloren haben. Schuld daran ist ein obsoletes System, das es zulässt, dass die Armen beraubt werden, um es den Reichen zu geben. Ja, zu dem, was du gerade zitiert hast, diese Äußerung von der Maribel Verdú, das hat natürlich wem nicht gefallen. der Regierungspartei und den Leuten von der PP. Und da gibt es noch eine nette Anekdote dazu. Der Bürgermeister von Valladolid, auch natürlich von dieser Partei, der hat dann natürlich gleich dagegen gewettert und hat gesagt, ja, das müssen gerade solche Leute sagen, die vor ein paar Jahren noch Anzeigen und Annuncios gemacht haben, im Fernsehen für Banken und Hypotheken aufzunehmen. Ja, wollte das also auf diese Art und Weise so diskreditieren. Und das stimmt, also diese Maribel Verdú, die hat tatsächlich vor ein paar Jahren Anzeigen dafür noch gemacht. Also er wollte damit sagen, die sind auch schuld daran jetzt, dass diese Immobilienkrise explodiert ist. Quatsch. Aber dieser Typ, der ist also schon seit vielen Jahren Bürgermeister in Valladolid, ist extrem frauenfeindlich. Ja, hat also schon x Äußerungen abgegeben in Bezug auf Frauen. Und interessanterweise ist er Gynäkologe eigentlich, also ich kann mir schon vorstellen, warum der Gynäkologe werden wollte, ja. Und ich bin überzeugt, dass genau dieser Typ bei den Anzeigen damals von der Maribel Verdú sich die Anzeigen angeguckt hat, weil er die Frau toll fand und bei sich zu Hause auf dem Sofa saß und sich einen abgewichst hat, ja. Aber das sind diese Typen, ja. Und als kleine Anekdote noch zu Blancanieves, zu Schneewittchen. Ja, der Film ist wirklich klasse, er hat mir sehr gut gefallen. Und charmant, die Rolle. Sie spielt dann natürlich die böse Stiefmutter. Sie spricht jetzt, mal gucken, wir werden ein bisschen O-Ton reinholen und dann ist auch schon Schluss hier mit unserem Niemandsland. Die Sendung ist gleich vorbei. Pero bueno, yo me quedo con el Goya, espero de verdad que ya se lleve el Oscar. Daros las gracias a todos los académicos, a todos por hacer esta noche aquí. Sie dankt allen Jurymitgliedern. Sie sagt danke, dass ich diesen Abend hier sein darf, diesen Goya entgegenzunehmen. Y qué decir de Pablo. Jetzt spricht sie über den Regisseur. Pablo, du hast mir was Tolles geschenkt, ein tolles Geschenk gemacht. Sie hat noch nie eine böse Rolle gehabt, eine böse gespielt, eine böse Wichtin, wie soll man sagen, eine Schurkin. Sie bedankt sich jetzt also lang und breit, auch beim Regisseur. Im Hintergrund laufen die Bilder aus dem Film. Übrigens, der Film behandelt das Thema Stierkampf, darf man auch nicht vergessen. Also eine Ohrfeige für alle, die sagen, das ist keine Kultur. Und er wird nicht etwa glorifiziert oder als was Schönes dargestellt, sondern er ist einfach eine Arbeit mehr, ein Beruf, den jemand ausübt. Nämlich das Schneewittchen. Schneewittchen ist Stierkämpferin. Gracias por dejarme ser tan mala. Y bueno, también quiero dedicárselo a todos mis amigos. Gut, sie ist jetzt bei ihren Freunden und gleich wird die Stelle kommen, wo sie eben ihre politische Botschaft ausdrückt, die dann bei diesem frauenfeindlichen Bürgermeister diese Reaktion ausgelöst hat. Un casting detrás de otro. Gracias, cariño mío. A mi chico, porque siempre estoy aquí. Siempre. Te adoro. Y por último, me gustaría dedicar este Goya esta noche. Ay, José María, cariño, que no te he nombrado. Me gustaría dedicarlo esta noche, este Goya, a toda esa gente en este país que ha perdido sus casas, sus ilusiones, sus esperanzas, su futuro, incluso sus vidas, por culpa de un sistema quebrado, injusto, obsoleto, que permite robar a los pobres para dárselo a los ricos, como dijo en su última película el gran Costa Gavras. Va por todos ellos. So, das waren die Worte nochmal im Originalton. Den Armen klauen und den Reichen geben. Das ist ein System, das obsolet ist. Ja, aber vergessen wir nicht, dass außerhalb von Spanien auch gute Filme gemacht werden. Also den einen, über den wir vor kurzem schon mal hier geredet haben, Django Unchained, habe ich mir inzwischen auch angeguckt und sehr empfehlenswert, vor allem Happy End natürlich, die Sklaven, zu denen sie uns jetzt wieder machen wollen, befreien sich eben am Ende und das gibt doch Hoffnung, also wie zum Beispiel, es gibt ja auch andere Hoffnungen noch hier heute, ja, zum Beispiel die Bomberos, die dann oft von der Polizei herangezogen werden, um Zwangsräumen durchzuführen. Da haben jetzt die Sindicatos, die Gewerkschaften, von denen in Galicien und in Katalonien einen Beschluss gefasst. Die werden sich in Zukunft weigern, bei diesen Zwangsräumungen teilzunehmen und sagen, wir sind dazu da, den Personen zu helfen und nicht den Banken. Also deshalb, wenn wir uns in Zukunft selber noch morgens beim Aufstehen, wenn wir uns im Bad, im Spiegel angucken, wenn wir da nicht schamrot anlaufen sollen, sollten wir mindestens versuchen, unsere Seele zu retten und zu solchen Aktivitäten wie dieser Demonstration heute Nachmittag hingehen. Also ich sag's nochmal, wann und wo. Es wird aus verschiedenen Stadtteilen Marschsäulen geben, die beginnen in den Stadtteilen um 17 Uhr und alle zusammen treffen sich dann um 18.30 Uhr am Plaza Catalunya. Da beginnt die Demonstration und einer der Treffpunkte ist Paseo de Gracia, Caspe. Okay, tschüss Werner, schönes Wochenende, alles Gute, wir sehen uns nachher auf der Demo. Genau. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leute, kommt zuhauf, kommt und zeigt eure Wut, eure Empörung über dieses unglaubliche, obsolete, schlechte, miserable System, das von Kleptomanen und Zotenreißern befehligt wird. Tschüss! To everyone out there, midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona, a free voice in a world of little freedom. Mir ist schon alles ganz egal. Was kann hier sein? Was hat denn nicht? mir ist schon alles ganz egal.